dem Dom. Ja, hallo. Und heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und wie immer mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit Martin. Ja. Ihr hört den besten Podcast, den ihr gerade hört. Und heute sogar zu viert, weil wir uns gedacht haben, mal größere Runde. Und Tobi kennt man ja im Prinzip schon aus den Sondersendungen. Und heute hat er so ein bisschen was zu spielen zu erzählen später noch. Und dann haben wir ihn mal dazugesetzt. Hallo. Hallo. Hallo. Ich bin ganz schlimm in eine Zeithölle gefallen. Zeithölle? Ja, so ein Zeitfresser. Ach so, ja. Ja. Dazu später mehr. Ja. Erstmal wollte ich aber noch anmerken, wir hatten ja irgendwie so in Sachen dieser Farbuhr ja besprochen, dass es diese Uhr gibt. Übrigens von Dave Grossman, der auch der auf der Tentacle und Monkey Island geschrieben hat. Der hat sich das ausgedacht. Mhm. Der ist praktisch auch in dieser Zeit verfangen geblieben, oder? Also ja, wenn man die Webseite so aus. Ja, ja. Naja, aber der hat sich eben das ausgedacht, dass es pro UTC-Uhrzeit eine Farbe gibt und dann quasi überall auf dem Planeten gerade pink ist. Und dann hat man diese Zeitzonenverwirrung nicht mehr so. Und wir hatten da irgendwie so ein bisschen rumgesponnen und meinen, das könnte man doch auch mit Musik machen. Ich glaube, du hast es gesagt, Marcel. Stimmt, und ja. Er stellt sich raus, Stockhausen hat das natürlich schon gemacht. Er ist aber gestorben, bevor er fertig geworden ist. Deswegen geht es nur von 0 bis 9 Uhr. Hatte nur 9 Töne? Nein, 23, also 21. Töne gefunden. Nein, 21 stundenlange Werke, die quasi immer den aktuelle Uhrzeit wiedergeben. So. Und eigentlich hätte es ein Zyklus werden sollen, der 24 Stunden dauert, aber die letzten 3 Stunden hat er nicht mehr geschafft. Tja. Irgendwann muss man ja auch schlafen. Ja, danke für Malte für diesen Hinweis. Das Ganze heißt Klang von Stockhausen. Okay. Ja. Könnte gut funktionieren. Also wenn man das, also stell dir mal vor, du hast Kinder und das läuft dann einfach rund um die Uhr. Stell dir mal vor, du hast Kinder und dann wählst die 21 Stunden am Tag. Das läuft eigentlich immer so im Hintergrund. So im Radio-Style einfach immer am Laufen. Das heißt dann so, zack, da, wenn man das hört, dann weiß man, ach, jetzt ist so ja, viel Dom. Uhr. Früher nannte man das Fernsehprogramm. Stimmt. Und hat genauso funktioniert. Da, da, da, ja. Da. Oh, Hans Meiser, oh, das ist schon ist 4. 8 Uhr. Ja. Scheiße. Oh mein Gott, ihr habt ja so recht. Ja. Oh. Ja. Ja. Wir haben einfach keine Zeitgeber mehr in dieser Zeit. Ja. Ja. Außer die Pebble. Dafür haben wir heute die Folge 160. 160. Das ist die Folge mit dem Blob? Blautürkis. Ah, Blautürkis, okay. Weil, ja, gut. Genau, 160. Ja. Da habe ich den Ipioca 160, kann ich leider nicht auf Portugiesisch, Com Malte, ein alkoholisches Getränk aus Brasilien. Genau, das hat irgendeinen Preis gewonnen 2011. Den Cachaça Master. Oh Gott, mein Brasilianisch ist so eingerostet. Tja. Ja. Tja. Und den also wenn ihr was mit 160 wieder trinken wollt, könnt ihr das trinken. Was ist da 160? Also Oktan oder? 160. Genau. Cachaça Ipioca 160 Com Malte was launched in Brazil in 2006 to celebrate the 160th anniversary of the company. Aha. Ja. So. Also ein Jubiläum. Mhm. Ein Jubiläums. Aber ich habe immer noch nicht rausgekriegt, was das überhaupt für Alkohol ist. Tja. The most popular distilled alcoholic beverage in Brazil. Gut. And it is similar in many ways to rum. Sagt er mit einem Red Bull in der Hand. Bitte? Sagt er mit einem Red Bull in der Hand. Ja. Ja. Ja. Ja. Gibt es ein Red Bull-Rum-Mischgetränk eigentlich? Boah Gott, ich trinke mir gar nicht vorstellen. Ich trinke keine Red Bull-Mischgetränke. Okay, du trinkst nur pur, ich verstehe. Jo. Ja. Hat jemand eigentlich schon auf diesen Red Bull Channel geguckt, auf dem Apple TV, den es da gibt seit jetzt ein paar Monaten? Man kann ja jetzt einfach Channels verstecken. Seit 7.1. Ich habe da echt noch nicht hingeguckt. Und das ist, ich weiß nicht, was, das muss eigentlich so diese Red Bull Sports Wahnsinn sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie vielleicht mal anklicken. Ja. Naja. Nun ja, wollen wir mal anfangen, die Agenda abzuarbeiten, die wir uns aufgeschrieben haben. Nämlich, wir fangen an mit Twitter. Und Twitter hat mir wieder neue Features irgendwie ganz überraschend gestern vorgestellt. Yay. Oh, yay. Alle sind total begeistert oder auch nicht. Man kann jetzt bis zu 4 Tweets in einem Tweet twittern. Bilder in einem. Okay, 4 Tweets in one. Das versuchen wir nochmal. Man kann jetzt bis zu 4 Bilder in einem Tweet twittern. Yay. Fake Begeisterung. Was ging daran bitte bisher nicht? Also man konnte über die API keine Bilder hochladen, oder? Verlinken konnte man ja mehr als eins. Ich glaube, der Trick ist, dass die jetzt auch so angezeigt werden in diesem Card-Dings, also in dieser Großansicht, dass du da irgendwie alle 4 Fotos siehst und das schon im Tweet Composer auch so siehst. Okay, also ich weiß es nur eben von der Sharing, vom Sharing-Feature von iOS, hat mich eigentlich immer genervt, dass ich nur ein Bild hochladen konnte, weil ich halt, wenn ich es irgendwie auf dem Desktop benutze, immer irgendwie mit Cloudly oder sowas, also mit Cloud-App mehrere Bilder auch versenken konnte und dann so auf dem Device nicht. Das wird natürlich jetzt auch nicht gefixt vor der nächsten iOS-Version. Ja. Oh, aber die Twitter-App ist noch nicht fähig. Doch, wenn du upgedatet hast, schon. Aber er hatte vorhin upgedatet, komisch. Also ich habe da schon geschafft, mehrere Bilder in einen Tweet. Ich nutze Tweetbot und da bin ich schon froh, dass die Großbildansicht eingezogen hat, so standardmäßig mit dem letzten Update. Bin ich sehr froh. Die ist schön. Gefällt mir. Das andere neue Feature ist irgendwie so eine Art Fototagging. Nämlich du kannst Leute Menschen nennen, die in dem Foto drin sind, als extra Metadatum. Also du kannst das quasi ein Bild mit mir twittern und sagen, in diesem Bild ist Map mit drin und dann kannst du da so quasi ein Metadatum hinterlegen, so das ein Bild mit Map. Über welches Interface läuft es? Auf dem Blog von Twitter ist das in der Android-App gezeigt. Ich denke, das wird in mobilen Apps irgendwie laufen. Okay, also wenn ich da compose, dann kann ich dann nochmal einfach irgendwo in einem Excel-Feld was angeben. So eine Blase dann mit Tooth in that Photo und dann drückst du da drauf und kannst dann irgendwie Add Map eingeben. Aber so ohne Gesicht und so, sondern nur mit in diesem Bild findet dieser Twitter-Mensch. Genau, linkt halt dann auf das Profil von demjenigen, den du da in deinem Foto markierst. Du kannst es allerdings auch abschalten als Feature, als derjenige, der getaggt wird, in Security Settings. Okay. Aber ist halt Opt-out mal wieder. Was schön ist, es hat auch dieses Setting, dass du nur von Leuten, denen du folgst, getaggt werden kannst. Was ich einen ganz schönen Middle Ground finde. Stimmt. Also ich habe das auf das eingestellt, wie ich das gesehen habe, weil die Leute, denen ich folge, das ist nur eine Handvoll bei Twitter-Maßstäben. Und das finde ich irgendwie okay, dass es die Gruppe ist, der ich genug vertraue. Ich glaube, es ist momentan auch noch nicht so, dass es irgendwie dann auf deinem Profil auch angezeigt wird. Das kann sich natürlich noch ändern in Zukunft, aber das finde ich so das Feature von Facebook, das mich so nervt, dass wenn dich Leute in irgendeinem Foto markieren, dass es dann automatisch nur noch auf deinem Profil angezeigt wird, egal ob du das Foto gut findest oder nicht. Ja. Also du musst es meistens noch abnicken, aber trotzdem ist es irgendwie so ein... Ja, und auch nicht immer. Es sind so seltsame Dinge. Ja. Man weiß es halt nicht so genau. Ja. Ich habe es jetzt noch nicht ausgeschalten, mal, weil ist mir egal, mein Gesicht... Ja, ist öfter schon im Internet gewesen, aber gerade für diejenigen, die es abschalten wollen, ist es vielleicht ein wertvoller Hinweis, dass man das auch abschalten kann. Schnell, schnell. Gut. Auf allen Accounts. Ja. Gut, gut. Stimmt. Auf allen Accounts, richtig. Ja. So viel Clubfell. Ach ja, wie stimmt, du hast ja auch 3 oder 4 Twitter-Accounts. Also ihr habt jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit, um möglichst viel Bilder mit Clubfell zu taggen. Clubfail. Ja. Gut. Nächstes Thema, IGF. Steht für Indie Games Festival? Ja, ich nehme an. Ich vergesse das auch immer wieder. Ja, Independent Games Festival. Independent Games Festival, also ausgeschrieben. Ja. Genau, IGF hat seine Awards vergeben. Ja, Die 16. jährlichen Awards. Und großer Gewinner war Papers, Please mit 3 Preisen. Stanley Parable hat noch einen Preis gekriegt. Device 6 und Gorogoa, was ich letztens erwähnt hatte. Ja, das ist ja bisher nur ein Prototyp oder eine Demo, aber schon ausgezeichnet. 2 Spiele kenne ich nicht. Das ist Luxuria Superbia und Risk of Rain. Die haben auch noch Preise gekriegt. Sollte man sich vielleicht mal angucken. Insofern ja, fast schon ein bisschen so Oscar-mäßig, dass man jetzt gar nicht überrascht ist. Obwohl, bei den Oscars ist man mehr überrascht. Ja. Papers, Please habe ich ja nicht mehr weitergespielt dann. Ich habe mir das nicht mehr weiter... Was ich bei Papers, Please seltsam fand, war so diese langfristige Progression, dass dann irgendwelche Enden du freischaltest, du erreichst, aber du hast gar nicht so das Gefühl, gibt es da noch was, so ein Ende, so ein großes Ende, was ich, also so das richtige Ende, was ich erreichen möchte oder nicht? Ich habe halt viele falsche Enden gemacht, weil ich eher so Opt-out gemacht habe, in so vom mentalen Zustand. Also irgendwie entweder alle durchgelassen oder keinen mehr reingelassen, irgendwie meine Familie umgebracht, weil ich ihn nicht mehr gefüttert habe und so. So Geschichten. Wir hatten ja letztens die Idee zu Wikipedia, please, wo du dann Wikipedia-Artikel entweder als irrelevant stempeln musst oder durchlassen und dann so Quellen checken. Das ist gut. Das ist super. Und dann kommen die Deutschen vorbei. Wenn sich da jemand berufen fühlt. Ja, nein, das ich würde so das gerne Wikipedia-Artikel stempeln. Oh ja, also das Setting ist natürlich, du bist ein deutscher Wikipedianer und musst dich, ja, dich damit abfinden, dass die Wikipedia. Hier, aber ich habe doch die. Ah, ja, die Quelle gibt es aber nicht mehr, tut mir leid. Schnelllöschantrag. Du bist ein amerikanischer Auswanderer und musst jetzt in der deutschen Wikipedia arbeiten. Genau. Und alle 5 Minuten kommt Jimmy Wales vorbei und fragt nach Geld. Oh, scheiße, das ist ein guter... Das muss jemand machen. Ach ja. Gut, wo wir bei den Indies sind, gilt es der Chronistenpflicht halber auch zu erwähnen, dass Apple jetzt auch die Indie-Szene entdeckt hat. Und zwar so. Wie? Da steht jetzt nur ein Stichwort. Ja, da steht App Store Indie Showcase in unserer Agenda. Und das bedeutet, dass im App Store gibt es einen Bereich jetzt, der heißt eben so App Store Indie Showcase. Und da können Indies selbst Spiele empfehlen. Also sie haben jetzt, ich weiß gar nicht, wer der Erste war. Ich habe den Bereich nicht gefunden. Warte mal kurz. Wo finde ich den denn? Ja, ich muss das schnell googeln. Die Idee ist allerdings, du hast ein Indie-Studio, das Apple sich eben rauspickt und die dürfen dann quasi empfehlen, was man sich dann sonst noch so an Indie-Spielen anschauen kann. So, das sieht so aus hier. Das Studio hinter Device 6 war das erste, das da irgendwie gepickt wurde. Genau. Und die haben dann so Sachen empfohlen wie Space Invaders Infinity Gene und Critter Panic und Gorge. Dürfen aber natürlich auch gleich ihren eigenen Titel da auch platzieren, nämlich Device 6 und Earwalk. So, und wo findet man das jetzt? Man findet das, wenn man da im App so ein bisschen rumklickt oder wenn man diesen Link klickt, den ich hier von der Nase habe. Aber es ist so eine Seite im App Store. Das ist eine Seite im App Store. Es war im US, also ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war auf jeden Fall letzte Woche im US Store eins der großen Banner. Vielleicht ist es im deutschen Store halt einfach nicht angekommen. Echt, Space Invaders Infinity Gene, das ist ungefähr 4 Jahre alt. Ja, kann man aber empfehlen. Ganz gut, trotzdem. Ja. Ich glaube schon, ist es überhaupt lang jetzt? Ich weiß gar nicht. Also, du meinst, ich glaube, es war noch kurz. Och, ich weiß nicht. Ist das dann noch Indie? Ist das dann noch Indie? Das war, glaube ich, sowieso nicht Indie, Space Invaders. Nee, das ist nicht Indie. Das ist ja nur das Zeug, das Indie-Leute spielen. Genau. Ja. Weißt schon? Ja. Indie ist nicht mehr Oculus. Ja. Ja. Weil? Weil Facebook die gekauft hat. So. Ja. Ja. Wir erinnern uns, Oculus VR, die Hersteller des Oculus Rift Prototypen und auch das Oculus Rift HD Prototypen jetzt seit kurzem, hatten vor geraumer Zeit einen Kickstarter gestartet. Fanboys berichteten. Und haben dann eben diesen ersten Prototyp gebaut, haben jetzt den zweiten Prototyp finanziert und in HD gebaut. Und jetzt wurden sie von Facebook aufgekauft. Da kam der Zuckerberg und hat denen 2 Milliarden genau. In Cash und Stock Options gegeben. Und dann sagten die, okay. Genau. Und dann hat der Gründer von Oculus der Palmer, wie heißt er gleich wieder? Lucky, genau. Ein Blogpost auf Reddit geschrieben dazu, wo plötzlich die Oculus Rift Sprache mit so Facebook-Phrasen ausgetauscht wurde. Das war ein bisschen sehr spooky. Ja. Also ich hatte vorher bei Oculus immer den Eindruck, dass die halt wirklich eine direkte Ansprache an ihre Gamer-Community finden, irgendwie so in der Kommunikation nach außen. Und plötzlich sprachen sie dann von Synergien und Social Networks und so und dachte sie, okay, das ging schnell. Also ich bin ja kein Bäcker von der Oculus Rift gewesen, aber das ist genau das, was so spooky an der ganzen Geschichte ist. War das nochmal ein anderer Artikel als der jetzt auf dem Company-Blog? Weil den habe ich gerade nochmal gelesen. Und ja, das ist, glaube ich, auch der gleiche auf dem Company-Blog. Der ist halt echt so, eigentlich sind wir 3D-Facebook schon immer gewesen. Ja, ja, genau. Total strange, weil für mich war Oculus immer Spiele. Spiele, Spiele, Spiele und vielleicht ein bisschen so Zeitengeschichten, die man halt auch machen kann, aber keine VR-Plattform, sondern Spiele als Spiele. Also ich finde, es gibt einen großen Unterschied zu Facebook kauft WhatsApp. Gefühlt. Natürlich ist ein riesen Shitstorm losgegangen auf Twitter und so allgemein von Bäckern. Ja. Es gab aber auch Interesse. Ich habe gerade gedacht, dass irgendwie die mit ihren Semmeln durch die Straßen ziehen. Und ja. Interessanterweise haben die meisten Gaming-Portale positiv drauf reagiert. Ich glaube, das liegt daran, dass natürlich mit dem Kapital im Hintergrund jetzt an der Oculus mit Volldampf weitergearbeitet wird. Das, glaube ich, wird auch passieren. Die Sache ist, die, was mich so befremdet, ist, dass Oculus VR eigentlich, das war so der Prototyp des, hey, wir stehen zusammen und machen jetzt das neue Indie-Ding und wenn wir alle zusammen helfen, dann können wir die Branche verändern. Und also da war halt, das war sehr aufgeladen mit Vision und hey, man. Romantik vor allem auch. Mit Romantik, aber auch so, wir nehmen unser Schicksal jetzt selber in die Hand, die anderen machen da nichts und wir sind unabhängig. Und man hat es ja auch bei den ganzen Indie-Entwicklern gemerkt, wie sehr da diese Vision sozusagen unterstützt wurde. Mhm. Interessantes Titbit, Notch von Minecraft hatte so eine abgespeckte Oculus-Version geplant. Die hat er jetzt gecancelt, weil er nicht mit Facebook zusammenarbeiten möchte. Weil er sagt, Facebook ist zu unzuverlässig, was Zusammenarbeit angeht. Ja. Ich glaube, das ist schon aus dem Grund gefährlich, weil so diese Naivität ein bisschen, die ich aber gar nicht so schlecht finde, diese Kickstarter-Naivität, da ist ein bisschen Unschuld verloren gegangen. Und überhaupt so der Gedanke, es geht auch anders, man kann auch andere Wege gehen, das bröckelt halt jetzt immer mehr. Und man sieht, nein, im Grunde endet das halt immer da, wo es sowieso endet. Ja, ich meine, die ganze Branche wird hier mehr oder weniger irgendwann von diesem schwarzen Loch aufgesaugt. Ja, ja, so, also von einem der drei großen. Ja, das schwarze Google, Apple, Microsoft, Facebook-Loch. Ja, vier. Ja. Dreieinhalb. Ja. Ja, also insgesamt frage ich mich halt, wie weit kann man darauf vertrauen, dass Facebook wirklich ein Interesse hat, Oculus selbstständig werkeln zu lassen und was für ein Interesse hat Facebook daran, irgendwie Middleware-Hersteller zu werden. Über kurz oder lang könnte es schon passieren, dass das halt im primär eine Facebook-Sache wird und halt sekundär eine Gaming-Sache. Und dann ich gehe jetzt mal vom positivsten Fall aus. Die Oculus wird ganz normal weiterentwickelt und Facebook macht seine Integration da rein, was ich schon nervig genug finde. Ich glaube aber Also die Integration ist dann so Steam-mäßig wahrscheinlich, also dass du wirst nicht umhinkommen, mit irgendeinem Spiel dann dich entsprechend mit der Facebook-API zu verbinden. So ja. Geschichten werden auf alle Fälle passieren, wenn das in irgendeiner Form wirklich von Facebook ausgeht. Und ja, aber kurz oder lange, wenn du die Richtung gehst, brauchst du dann einen Facebook-App-Store und dann lädst du da Spiele runter und dann hast du halt Facebook-Steam. Ja, also das wirkt schon eher, als würde da eine größere Offensive am Start sein. Weil ansonsten, warum habe ich jetzt nur die Brille? Also außer ich habe irgendwie wirklich so einen komischen, verklärten Blick von, dass man so Wörmelmäßig wirklich das Internet jetzt 3D machen alleine. Und das glaube ich nicht. Ja? Ich habe seit 10 Jahren das Wort Wörmel nicht mehr gehört. Ja, letztens musste ich mal darüber nachdenken, dass es Wörmel ja gab und dass es so funktioniert hat. Dass man der heiße Scheiß war, dass du durchs Internet in 3D gehst. Für die Jüngeren unter uns, Wörmel ausgesprochen von VRML, war eine Virtual Reality Meta Language, mit der man 3D-Webseiten beschrieben hat. Genau, sollte so wie HTML für Webseiten sein. Das heißt im Endeffekt, dass es auch Hyperlinks gibt, wo du dann praktisch von einer Wörmelseite zur nächsten gehst. Klick und dann die Pyramide. Wörmelst. Das ist so ungefähr wie PlayStation Home, so. So wie PlayStation Home geworden ist, so haben sie sich alle vorgestellt, nur das Ganze noch optisch viel schlechter und Sinn hat es einfach noch nie gemacht. Nee. Second Life. Ja, also diese ganze Oculus-Geschichte, also ich habe jetzt von einigen Seiten gehört, ja, was regt ihr euch so auf? Das so ist halt der Kapitalismus, was habt ihr denn gedacht? Und die haben natürlich auch das Recht, die Company zu verkaufen, bloß weil es einen Kickstarter gab. Aber ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt, sondern ja, also der Spirit, also gerade weil Oculus immer so als Company aufgetreten ist, die anders in der Hinsicht ist. Das ist wie dieser Ouya-Move zu sagen, wir wollen jetzt Plattform-Exklusivität zu haben. Das passt halt nicht. Nee. Und die andere Frage ist, was sagt das oder was löst es jetzt bei Kickstarter aus? Weil Kickstarter sagt ja eigentlich nicht genau, oder im Grunde sagt Kickstarter immer genau, was tust du hier, wenn du kickstartest. Aber es ist fast nie nur das, was du da wirklich tust und was da beschrieben wird. Sondern es hat auch immer was Ideelles. Also ich glaube, wenige haben so den Wunsch, Geld in ein Kickstarter-Projekt zu stecken, damit die Groundwork gemacht wird, damit Facebook das dann nutzen kann später. Sondern du willst immer auch irgendwie Teil von was sein. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Kickstarter sich jetzt eher so in die Richtung Kaufportal entwickelt. Ja, ich bestelle halt da meine Produkte, die sonst nicht zustande kommen. Also so Vorbestell-Ding. Ja, aber ich glaube schon, dass es einen Einfluss auf Kickstarter haben kann, wenn du solche Enttäuschungen erlebst. Genauso wie es einen Einfluss auf Kickstarter gehabt hätte, wenn Broken Age in die Hose gegangen wäre. Also ich würde halt eher hoffen, dass es dazu führt, dass so eine Kickstarter-Community von vornherein halt irgendwie einfordert, dass man auch solche Entwicklungen im Vorfeld irgendwie schon mitdenkt und irgendwie in einer gewissen Ethik oder Moral, die man formuliert innerhalb dieses Projekts, dann irgendwie mitfundet sozusagen. So, ja, also, die Frage ist halt, kannst du sowas mitdenken? Das ist halt oft so, dass sich das überrollt wie eine Lawine. Gerade in dem Fall auch. Ich glaube auch, es wäre unproblematischer gewesen, wenn es was anderes als Facebook gewesen wäre, weil Facebook ergibt überhaupt keinen Sinn, was die Ziele von Oculus Rift angeht. Denke ich auch. Ja, also irgendwie Steam. Wenn's, Wäre besser gewesen. Hätte auch ein bisschen Schwierigkeiten, aber so. Ja, das wäre aber ganz gut über die Bühne gegangen, vermutlich. Und dann halt auch mit Zusage, dass es halt ein Entwicklungs-, also dass das an sich mit Computern spricht auch, weil das passt ja eh, weil es wird ja nicht nur die Steambox geben. Ja, gerade unter der Prämisse, dass Valve eine Zeit lang ja ihr eigenes Ding machen wollte, vielleicht jetzt wieder, keine Ahnung. Und es wird halt auch nicht erklärt, warum jetzt. Ja. Also, wenn Sie jetzt sagen würden, ja gut, wir haben einfach zu wenig Kohle, das geht so nicht weiter, das wird ein winziges Nischenprodukt bleiben und das können wir uns nicht. Der Witz ist ja, vor einem Monat hat Lucky noch ein Interview gegeben, wo er gemeint hat, so, ich kann zwar nicht ausschließen, dass wir irgendwie die Firma verkaufen, aber das ist unser eigenes Ding, wir wollen hier erfolgreich werden und wenn nicht irgendwie jemand mit einer total irrsinnigen Summe auf uns zukommt, dann haben wir keine Absicht, das zu verkaufen. So, und einen Monat später verkauft das halt an Facebook. Und ja, angeblich, 2 Milliarden ist eine... Angeblich wurde dieser Deal auch innerhalb von 5 Tagen während der GDC noch zurechtgeklopft, nachdem Sony irgendwie sein VR-Ding verkündet hat. Aber es ist auch ein Tritt in den Hintern der Community, weil gerade die Oculus hat von Anfang an davon gelebt, dass alle sie unterstützt haben. Dass alle öffentlich gesagt haben, wie geil das Teil ist, dass die Indie-Entwickler angefangen haben, dafür zu entwickeln. Da ist jetzt auch relativ offen, wie geht's denn da weiter? Können die dann ihre Spiele überhaupt ganz normal publishen mit der Oculus? Oder müssen die dann irgendeinen Facebook-Kram einbauen? Ja. Das ist unklar. Und was Facebook jetzt in seinem Conference-Call sagt, das ist natürlich auch geduldig auf lange Sicht. Ja. Und ja, also dieses Produkt wäre ohne die Community nicht möglich gewesen und die dann halt so... der so einen Arschtritt zu geben, halte ich schon für problematisch. Da muss man jetzt nicht irgendwelche Leute beleidigen, aber zu sagen, ja, so ist halt der Kapitalismus, das finde ich ein bisschen schwach. Ja, also es ist vor allem schlechtes Community-Management. Ja. Wo wir dann auch gleich beim nächsten Punkt wären. Schlechtes Community. Nein, aber Riesen-Community. Nämlich, man kennt ja diese absurden YouTube-Kanäle, die irgendwie Millionen von Subscribern haben und als die Tastemaker, wie man ja so schön auf Neudeutsch sagt. Tastemaker. Habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber. Gelten, so was Spiele angeht vor allem. Nämlich so Leute wie PewDiePie und Total Biscuit. Das ist so irgendwie so US-Szene im Wesentlichen. Scheint so. Ja, sind so Let's Player. Lauter also, neue Wörter. Hierzulande würde man Sarasar und Kronk sagen, glaube ich. Aber die Äquivalente im US-Markt, die hat jetzt Disney gekauft. Okay, und das sind so Let's Play-Videoproduzenten. Das sind so Let's Player, die irgendwie sich da mit in einem Produktionshaus zusammengeschlossen haben und Disney hat dieses Produktionshaus gekauft. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich kaufe jetzt mal die Spielerezensenten. Naja, die machen halt auch nicht wenig Geld mit ihren Videos. Ja. Aber so vielleicht so irgendwie Interessenskonfliktmäßig. Tja. Ja, so viele Spiele macht jetzt Disney auch nicht. Stimmt. Gute schon gleich zweimal nicht. Also LucasArts ist ja auch eher so Dead Man Walking oder Dead Man Lying. Weiß nicht. Naja, auf jeden Fall diese Maker Studios, die Disney da gekauft haben, die haben wohl irgendwie 5,5 Milliarden Views pro Monat über alles. Was halt schon eine Ansage ist. Wenn da jeder einen halben Dollar machen würde pro View, könnte man Oculus Rift kaufen. Ja. Aber die große Frage... Oh, das ist sowieso eine Frage, warum nicht Jeff Bezos Oculus Rift gekauft hat, so der Zeitung. Stimmt. Naja, egal. Die große Frage, die sich doch stellt, ist, welchen Einfluss hat das jetzt auf Star Wars 7? Stimmt. Der kommt jetzt bald, oder? Er wird bald gedreht. Ach so. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja. Aber wahrscheinlich wird er dann auf YouTube rezensiert von PewDiePie. Let's watch. Neues YouTube-Format. Ja, und dann wollte ich hier noch depressionshalber anmerken, dass King an die Börse gegangen ist. King, Hersteller von Qualitätstiteln wie Candy Crush Saga. Oh, Banner? Nee. Ja. Sofa King Amazing. Candy Crush Banner. Das Ganze für 7,1 Milliarden Initial Public Offering haben sie dann auch verkauft bekommen. Allerdings ist der Preis mittlerweile schon wieder ein bisschen gefallen. War wohl der schlechteste Börsenstart dieses Jahres. Seit Facebook. Nein, dieses Jahres nur. Man hat das ein bisschen Angst, dass sie eben die gleiche Nummer machen wie Singa, dass sie halt irgendwann nicht mehr so viel Geld mit Candy Crush verdienen und dann die ganze Firma tankt. Aber so insgesamt trotzdem irgendwie deprimierend, wenn man so guckt, dass man damit Glücksspielautomaten so viel Geld verdient. Das Freemium-Pferd ist immer noch nicht tot. Nee, das lebt noch eine Zeit lang. Es wird ja auch gefüttert von allen Seiten. Es lebt noch einen Tag, wenn du 99 Cent bezahlst. Das ist leider so wahr. Einen Tag weiter rein. Ich hatte letztens mal ein Gespräch drüber, um das auch nochmal zu bestätigen, so, dass es gibt halt wirklich die paar Menschen, die einfach wirklich da Tausende von Dollar reinbuttern und halt das Ding wirklich zu 80% so finanzieren. Und das sind nicht mal nur die 99er, sondern wirklich so die Einzelausreißer, die da einfach wirklich immens was ausmachen. Ja? Also wenn du dieses Modell fährst, musst du wohl was anbieten, was Hanebüchen viel Kohle ausgeben bedeuten kann. Weil anders funktioniert es nicht. Also, I am rich. Ja, das ist im Endeffekt die I am rich App, die ja damals verboten wurde. Und die Zahlen hätte Apple eigentlich auch. Ja? Wenn da jemand irgendwie so eine 500.000 im Jahr reinsteckt, dann könnte man durchaus mal einen Stecker ziehen. Ja, und das ist jetzt, also das ist, glaube ich, durchaus realistisch, dass da jemand eine 500.000, wenn er denn die hat, da in so ein Spiel ergibt. Also ich glaube, solche Fälle gibt es durchaus. Also das macht es für mich noch absurder, weil das ist so eine Dimension, die hatte ich am Anfang nicht so auf dem Radar, dass wirklich die wenigen Vielkäufer den Großteil des Umsatzes machen und nicht mal die vielen mal ein bisschen reinstecken. Ach so, die Belegschaft von Oculus Rift hat Crash gespielt. Und jetzt waren sie pleite. Stimmt. Scheiße, Mann. Ja, das macht total viel Sinn. Ja. wo wir bei Enttäuschungen sind, hatten wir das eigentlich hier im Podcast erwähnt? Irgendwo haben wir drüber gesprochen, öffentlich auf alle Fälle. Ich glaube nicht im Podcast. Es gab so diese Ankündigung vor ein paar Wochen, dass jetzt, nachdem Schach und Jeopardy abgefrühstückt ist, die Maschinen uns auch noch in Tischtennis besiegen wollen. Mhm. Nämlich ein Roboterarmhersteller hat angekündigt, dass er gegen einen Tischtennis-Pro antreten möchte, namentlich die Firma KUKA gegen den Tischtennis-Star Timo Boll. Mhm. Keine Ahnung, ob der wirklich ein Tischtennis ist, ich kenne mich nicht aus. Ja, da war mal Nummer eins. Der war mal, okay. Und wir hatten uns irgendwie alle total gefreut, weil irgendwie so dieser Nerd-Impuls von Roboter gegen Menschen und so und Computer gegen Menschen, der hat natürlich voll gezogen, aber ja. Enttäuschend. Ja, nee, also das war ein Werbevideo und natürlich komplett gestellt, was sie da gemacht haben. Zum einen, der Roboter kann schon so ein bisschen was, aber so, dass er wirklich ernsthaft spielen könnte, wäre too much. Es gab ja auch noch nicht beurteilen, ob der Roboter was kann oder nicht. Nee, aber so die Specs von dem Roboter, das ist ja wirklich der Roboter von der Firma und der ist schon auch schnell und da gibt es Dinge. Was auch lustig war, es hat ja so ein deutsches Team auch nochmal an diese Ding drangehangen und so ein Video so in der Garage gedreht von so einem kleinen Roboterarm, der so auf so einer Schiene hin und her färbt und hin und her Tischtennis spielt. Und was auch komplett dann gefotoshoppt, also nicht gefotoshoppt, sondern wie sagt man denn in der Branche, Marcel? Du hast doch da Verwandtschaft. Das machen wir in der After Effects. Das machen wir in der Post. Gepostet. Genau. Der After Effects. Ich habe mir den auch angeschaut, so vor einer Stunde, und ich bin da ohne die Erwartungshaltung reingegangen, weil ich habe so in unseren Notizen gelesen, enttäuschendes Video, und habe mir gedacht, naja, dann brauchst du nicht viel davon erwarten, und es ist ein echt hübsches Video. Also es hat so so ein Uwe Boll Video. Ja, so ein bisschen. Nein, Dings, nicht Uwe Boll. Wen meine ich? Der mit den Explosionen. Michael Bay. Ja. Und es ist nett gemacht und es hat so eine Dramaturgie und der Soundtrack ist auch nett. Deutlich vom Tron-Soundtrack von Daft Punk inspiriert. Hm. Und in dem Moment, wo es umschwingt, also ich spoilere jetzt so ein bisschen, die Maschine liegt zuerst vorn und dann dreht sich das, der Mensch wendet dann das Blatt. Und in dem Moment spielt das Motiv von The Game Has Changed aus dem Tron-Soundtrack. Das ist schon einen witzigen so Kopfnicker in die Richtung von Daft Punk, finde. Und mein sehr hübsches Video ist halt nur Werbung, ist halt die Substanz irgendwie, dass tatsächlich ein Roboter ein großes Tischtennis spielen würde. Ja. Ich meine, die IBM-Aktionen waren ja auch Werbung, aber die waren halt wenigstens irgendwie so richtige Wettbewerbe, ne? Richtige in Anführungszeichen. Kann man jetzt auch darüber diskutieren, ob das fair war in Sachen, was bei Schach passiert ist zum Beispiel. Aber das hat sich zumindest echter angefühlt. Mhm. Ja? Und das ist halt hier wirklich nur so ein Hochglanzvideo, ein bisschen enttäuscht. Und du siehst halt auch nichts von dem Setup, wie denn der Roboter irgendwie erfährt, wo der Ball ist. Du siehst nur den Arm und Das ist beim deutschen Ding ein bisschen netter gewesen, wenn da so vier Kameras in der Ecke hören. Das war so ein bisschen low-tech. Die neue Kinect müsste doch gut genug auflösen für einen, stimmt, für einen Tischtennisball. So und, die Spracherkennung hört auch schon alleine vom Ball. Vom Ballgeräusch, wo der Ball hinkriegt. Genau. Der Roboter schauspielert besser. Das wirkt total unecht, wie er sich ärgert. Ich hätte aber gerne so ein Duell verfolgt, also das als Event. Also ich habe mich da echt drauf gefreut eigentlich. Ja. Das ist deshalb enttäuschend. Nicht wegen dem Video, sondern das wäre. Aber egal mit welchen Einschränkungen. Ja, lass den Menschen halt irgendwie auf einem Bein hüpfen oder so, ist mir auch egal. Aber so ein ernsthaftes Rundlauf. Au, das kann aber ins Auge gehen. Naja, wir wollen alle nur die Menschheit verlieren sehen eigentlich und warten auf die Roboter-Overlords. Die Singularität. Die Singularität oder so. Die Nerd-Rapture, wie man so schön sagt. So viel zu diesem. Ich wollte an dieser Stelle kurz einen Tipp anmerken. Und zwar hat er was mit YouTube zu tun und mit Videos und mit Untertiteln. Weil ich habe festgestellt, es gibt unglaublich tolle Features auf YouTube, was die Untertitel angeht, die mir sehr viel Arbeit sparen. Ich bin nämlich gerade dabei, ein Video zu untertiteln. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das ist ein sehr zeitaufreibender Prozess oder was ist das ein deutsches Wort? Zeitaufreibend? Raubend. Zeitraubender Prozess. Reibender. Weil du musst halt einerseits erstmal alles schreiben, was in dem Video gesagt wird. Soweit so klar. Und dann musst du das auch noch irgendwie darauf synchronisieren, wann es gesagt wird. Und das ist der eigentlich nervige Teil in meiner Erfahrung, weil du musst halt wirklich irgendwie immer zurechtrücken und hier noch 3 Sekunden vorne und hier noch 2 Sekunden hinten und dann hast du einen Satz und dann machst du den nächsten Satz und es ist nervig. So. YouTube hat jetzt das Feature, dass man einfach in eine Textbox eingeben kann, den ganzen Text, der gesagt wird in dem Video. Und dann drückt man den Knopf Sync und dann macht der Magie und plötzlich sind die Untertitel gesynkt und gar nicht so schlecht. Okay. Ja, funktioniert wohl über die automatische Subtitle-Erkennung, die Google ja sowieso auch kann, die meistens unglaublich schlecht ist. Ja. Ach, und dann werden die Worte so halbwegs... Dann matchen die halt so irgendwie, wo es die Übereinstimmungen gibt und machen dann das Zeitraster drauf und das funktioniert gut. Aha, cool. Ja, also falls mal jemand Videos untertiteln will, YouTube ist ein Zwischenstopp. Man wie kann man nämlich da auch dann so die Files runterladen. Aber also man kann so ein SRT dann runterladen. Oh. Ja. Wie beginnt man? Schreibt man auch ein SRT gleich oder schreibt man irgendwie einfach Fließtext und zieht es auf Final Cut und dann kann man da rumschieben? Oder? Na, mit Final Cut kannst du sowieso nicht untertiteln. Also da kannst du nur hardcoded, Okay. Also halt reinbrennen sozusagen ins Video. Echt? Final Cut kann... Mit was macht man das dann? Also entweder mit Plugins für Final Cut oder halt mit extra Software. Es gibt da relativ teure Software, die zum Closed Captioning benutzt wird, also von TV-Sendern und so. Und dann gibt's halt irgendwie so Fan-Projekte, die vor allem so aus diesem Anime-Bereich kommen, so wo dann Fansubs gemacht werden. Da gibt's EEGSUB zum Beispiel oder Subler, das sind so 2 große. Die sind halt aber auch so Open Source, nicht die allerstabilsten, besten Software-Sachen, die es so gibt. EEGSUB ist mittlerweile endlich mal auf Mac verfügbar auch, aber ist halt irgendwie trotzdem zeitaufreibend, der Prozess. Mhm. Ja. So viel zu diesem Thema. Die YouTube. Wenn du denn keine Musik drin hast, die er dir verbietet gleich. Ja, da musst du natürlich drauf aufpassen. Mhm. Mhm. Sonst geht da nichts. Ja, ich habe dann auch noch einen Tipp. Ich musste eine Tabelle setzen mit 8 Milliarden Werten. Ja. Und da macht man ja Fehler gerne. Ja. Und normalerweise mache ich das dann so, dass ich dann die Originaltabelle vergleiche, die Werte mit der gesetzten Tabelle und da passieren dann auch nochmal 1000 Fehler. Mhm. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir einfach die Tabellenwerte, die echten, also die Originalwerte, in ein Dokument, in ein Textdokument kopiert und per Sprachausgabe die mir vorlesen lassen und währenddessen dann die gesetzte Tabelle gelesen. Und es ist erstaunlich, wie gut es dann funktioniert, dass du falsche Werte rauskriegst. Mhm. Generell glaube ich, dass die Sprachausgabe super zum Korrekturlesen ist, weil wenn du Tippfehler hast, dann liest er die auch vor und das merkt das Gehör viel schneller als das Auge. Ja. Also das oder doppelte Wörter oder gerade so Bandwurmwörter, wo da war dann eine Stelle, wo was weiß ich, sagen wir mal Gesetzesvorlage als Wort und dann statt da Gesetzesvorlage. Hm. Also sowas, wenn du es hörst, sofort klar, wenn du guckst, dann optimiert dein Auge das weg. Also das kann ich nur empfehlen. Cool, das ist eine gute Idee. Tja, und dann kommen wir jetzt zum Konsum. Wir haben sozusagen, ich wollte fast sagen, wir haben drei Sachen mit Star, aber eins davon ist gar nicht mit Star. Nee, aber schade. Das erste Ding mit Star ist allerdings Star Horizon. Mhm, Star Horizon ist erhältlich im App Store für iOS, also iPhone und iPad, und ist im Endeffekt so ein Weltraumshooter, der so ähnlich wie Rebel Assault früher funktioniert. Das heißt, du bist so... Du fliegst eigentlich auf so einer Schiene, so, das ist komplett durchchoreografiert und du bist innerhalb der Schiene, kannst du deinen Fighter bewegen, du bist trotzdem so als Third Part, also du siehst dich selbst noch, den Flieger siehst du noch, den du steuerst und den kannst du halt in dem Bereich so Space Harrier mäßig von der Range bewegen und musst halt die Objective, das du gerade hast, nachgehen, das eigentlich auch ganz schön in eine Story eingebettet ist. Also du hast also ein paar Kollegen, die du dann entweder abandonen kannst oder nicht an einer Stelle. Also kannst du auch mehrfach dann dich entscheiden. Und ansonsten hast du 3 verschiedene Waffentypen am Anfang. Ich habe es gar nicht so lange gespielt. mit denen du halt versuchen musst, die Ziele, die so vorbeifliegen, dann zu erwischen und halt gleichzeitig auch noch auszuweichen. Jetzt ist es so, ich habe das nicht mit den On-Screen-Controls gespielt, weil das, ich habe es ja hauptsächlich auch wieder bei dir. Ich habe ja diesen Controller jetzt. Und das funktioniert alles mit Controller-Support einfach. Ja, wenn es geht, ja. Nein, also, du lädst ja auch alles runter mit Controller-Support. Nein, das okay. nicht. Wobei das gar nicht so leicht rauszufinden ist. aber das Spiel ist halt eigentlich prädestiniert für einen Controller und funktioniert auch super mit dem Controller. ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Runden gespielt. Insgesamt soll es nicht so lang sein. Ich bin irgendwie so, weiß ich nicht, zur zweiten Zwischensequenz gekommen, wo sich nochmal irgendwie die Mission verändert. Ja, ich finde es super hübsch. Ja, ich find's, also ich mag das Genre auch sehr gerne. Ich mochte das damals schon. Wenn man sich jetzt Rebel Assault anguckt, kriegt man ein bisschen das Kotzen, weil es halt irgendwie VHS-Video mit ein bisschen so durch Interaktionselementen ist. Aber die Grafik ist echt schick und so die von dem, was man so durch die Gegend fliegen kann und schießen kann, auch. Also hat alles gut funktioniert. Kann ich empfehlen, hat Spaß gemacht. Cool. Wenn du Missionen sagst, ist das so ein bisschen Wing Commander-esque? Nee, es ist so eine durchgehende Sequenz einfach so. Es ist nicht wirklich mit, dass dazwischen viel passiert. Also du hast irgendwie, du kriegst von so deiner Schaltzentrale Sachen gesagt am Anfang kurz, was Sache ist und dann machst du es halt und dann, wenn du durch bist, gibt's mehr so eine Kurzzusammenfassung, wie gut du warst und dann kannst du Continue machen und dann hast du ja die nächste. Du hast Entscheidungen, ja, vielleicht machen die auch so ein bisschen so einen Wing Commander Baum auf, aber du hast wenig Story drumherum, glaube ich. Es ist schon eher so dieser Schienen-Rails-Shooter mit, aber du hast noch den Flieger, den du auch wirklich innerhalb des Dings bewegst. Ja, klingt ganz interessant. Und dann kommen wir zum großen Highlight dieser Folge, nämlich der Grund für unseren Stargast. Stargast. Starbound. Ja, ich bin da drüber gefallen auf dem Blog Herzteile.org, das ist ein ganz cooles kleines Videospielblog. Und da hat die Anne, Autorenkürzel AP, geschrieben über Starbound. Ich muss dazu sagen, also es ist so ein bisschen Minecraft-ig. Und ich habe das bis jetzt immer vermieden, weil das so mega Zeitfresser sind. Auch Terraria, was so oft verglichen wird mit Starbound, was auch so ein 2D-Minecraft sein soll. Ja, ja, und jetzt habe ich es dann doch mal ausprobiert. Und es ist sehr interessant. Also es ist halt, weil es so ein Sandbox-Ding ist, hast du nicht wirklich eine Mission und die Story, die du hast, die erzeugst du im Grunde selber. Und es ist halt unglaublich grindig. Also du musst, du brauchst Materialien, um bestimmte Dinge zusammenzubauen und um die Maschinen zu bauen, um die Werkzeuge zu machen, mit denen du wieder Maschinen baust und Tech Tree bis dort hinaus. Und das, du beschäftigst dich halt streckenweise und du spielst eigentlich nicht wirklich, sondern du bist halt am den Boden aufklopfen, weil du noch 10 Kilo Eisenerz brauchst. Aber es gibt 2 Dinge, die mir in dem, wo ich jetzt bin, schon das Spiel ganz Spaß machen lassen. Das eine ist, man kann irre viel bauen. Also man kann sich Betten und Einrichtungen und Türen und so weiter bauen. Und man hat dann so dieses Puppenhaus-Feeling. Man bastelt sich dann immer Zeug zusammen. Und das andere ist, dass dieses Eintönige, das erzeugt irgendwie von sich aus so eine ganz komische Dramaturgie. Weil wenn dann was passiert, dann ist es plötzlich der Knaller, wenn du dich dann, keine Ahnung, 5 Bildschirme tief in den Boden gegraben hast, durch Stein und Stein und Stein und plötzlich triffst du auf Sand. Alter! Und dann gräbst du ein bisschen was von dem Sand weg und dann siehst du Tonnen von Sand auf dich zurutschen, weil das irgendwie so ein bisschen Festkörpermechanik-System hat und denkst dir, ach du Schande, ich muss hier raus. Und also, wie soll ich sagen? Es hat so dadurch, dass es so eintönig ist, sind Variationen, wirken irgendwie viel interessanter. Es ist auch so ein bisschen das Geheimnis von Minecraft wieder auch. Ja, Ja, schon. Dieser Alltag, den man sich selbst schafft, der dann irgendwie durchbrochen wird von Sand. Ja, Alltag ist ein ganz guter Punkt, weil irgendwann habe ich angefangen, Markierungen an die Wände zu machen, um zu wissen, wo ich in diesem Gangsystem langlaufen muss, um wieder heimzukommen. Mhm. Und du hast dann lauter so kleine Projektchen und an jeder Abzweigung pickelst du so einen kleinen Pfeil in den Fels, damit du weißt, wo du lang musst. Dazu muss ich noch sagen, ich bin noch gar nicht weit gekommen. Ich glaube, ich habe irgendwie erst so 12, 14 Stunden gespielt. Es gibt intelligente Aliens, mit denen man interagieren kann. Man kann mit denen Handel treiben. Man kann die abmurksen. Dann ist das ganze Dorf auf einen sauer. Man kann auf andere Planeten fliegen, andere Universen, Sektoren von der Galaxis freischalten. Hm. Also da ist noch deutlich mehr Story, als jetzt Minecraft zum Beispiel hat, dahinter. Aber die lässt sich ein bisschen bitten. Hm. Ja, wobei die Story in Minecraft ja auch sich relativ langsam entwickelt. Und da gibt es eine Story? Es gibt da noch viel zu erkunden, ja. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Ich kann es gut nachvollziehen. Also ich bin ja irgendwie, bei mir ist es nur eine Stufe absurder, weil ich bin irgendwie zu faul, Minecraft zu spielen und gucke dann Minecraft-Streams. Aber ich finde es irgendwie entspannend, irgendwie anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie jetzt ihre Minecraft-Wohnungen renovieren. Ja. Starbound gibt es auf Steam für Mac und PC und Linux wahrscheinlich auch, oder? Ja, Mac, PC, Linux, genau. Steam ist halt der Wermutstropfen dabei. Die Macher versprechen, sobald es fertig ist, gibt es eine Steam-freie, also DRM-lose Version. Mhm. Das Ganze ist so Kickstarter-mäßig aufgezogen, dass du verschiedene Levels hast, die du zahlen kannst. Das billigste Level, da kriegst du den Beta-Zugriff, kostet $15, mhm. was also kein Geld ist. Es ist noch in Beta, das heißt, die Animationen sehen doof aus bei vielen Dingen und es hat halt leichte Macken, aber das gerade bei dem pixeligen wir wurschteln im Sandkasten rum, addiert es eher zum Charme für mich. Ja. Ist so eine Early Access Geschichte, also, das nochmal explizit gesagt zu haben. Übrigens, Querverweis zu vorher, Chucklefish, die Firma, die auch Starbound macht, published auch Risk of Rain, was ja bei dem IGNF Student Award gewonnen hat. Nun ja, kommen wir als letztes zu The Collider. The Collider habe auch ich reingeschrieben. Das war ist mir auch nur im App Store irgendwie so über den Weg gelaufen als so Endless Runner Variante. The Collider ist eigentlich ein ganz simples Prinzip. Du fliegst durch eine Röhre, so, und siehst es halt auch so, also mehr wie so ein Wormhole-Demo gefühlt. In dieser Röhre kommen immer irgendwelche Schleusen. Und du musst halt durch die Schleusen durchfliegen, ohne dass du aneckst. Und du machst im Endeffekt, du wirst immer schneller und hast so in der Mitte, hast einen weißen Punkt, dass du siehst, wo es hingeht. Und dann slidest du im Endeffekt nur durch die Gegend. Ich mache das jetzt mal parallel, deswegen spreche ich gerade komisch, weil ich habe schon relativ hohen Speed. Und dann musst du halt einfach versuchen, eben nicht in die Schleusen zu rennen. Das war schon eigentlich alles. Okay. Kleines Spiel, kostet Mac und hat ein bisschen ein nerviges, du könntest jetzt vielleicht weiterkaufen, Ding drin, weil du kannst halt jedes Mal, wenn du stirbst, die gesammelte Kohle einsetzen, um irgendwie dich zu reparieren und weiterzufliegen. Und wenn du da halt drauf drückst und du hast keine mehr, dann kommt halt immer ein Dialog, willst du was kaufen? Dann sagst du dann nein, was auch in Ordnung ist. Sieht sehr so futuristisch aus, also ein bisschen, also vorher hatten wir schon Tron, so auch so dieses leuchtende Linienzeugs. Sound war ganz lecker und ich habe jetzt so mal zwischendurch einfach immer wieder mal so ein bisschen gespielt. Also macht Fetz. Cool. Das ist lustig, weil ich hatte nämlich das auch mal jetzt angeguckt, weil es irgendwie im App Store gefeatured war irgendwo oder in den Top. Und habe überhaupt nichts verstanden von den Screenshots. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich wusste nicht mal, was das für ein Spiel sein soll. Das ist auch so ein Vertreter, wo irgendwie die Screenshots so zugekleistert sind mit Zusatzinfos, dass man schon gar nicht mehr weiß, was das Spiel ist. So. Ja. Das ist so ein Trend, nicht. Der gerade so ein bisschen um sich greift. Auch wenn du dieses Monster-Dienst guckst, das gerade gefeatured ist, da sind keine Screenshots mehr. Das sind nur irgendwie hier Monster Legacy heißt es. Und wenn du dir das anguckst, das ist alles nur so große Character Arts mit mini kleinen Screenshots, die irgendwie so Briefmarken sind. Ja. Und irgendwie, es ist einfach nur Werbung im Prinzip. Ja. Und nicht mehr Screenshots. Und dann sind immer noch so Claims daneben, wo steht, ja. Play the game. Fight Epic Battles. Ja, also. So, ja. Aber das Traurige ist ja, dass die Apple auf Apple-Veranstaltung tatsächlich auch sagt, dass du das machen sollst. Und, inzwischen, ja. Ah, ich dachte, ja, das war doch mal verboten. Es war mal verboten. Ja, ja. Das ist irgendwie immer in so. In der Purchase ist du musst ja immer die Boundaries pushen. Anfangs ist es verboten und dann pushen. Dann ist es plötzlich Best Practice. Genau. Ja. Ich will noch drei Nachträge bringen zu Spielen Hoho. Der letzten Zeit. Smash Hit. Ja. Hatten wir mal vorgestellt. Ja, da habe ich noch einmal aufgemacht und hatte keine Lust mehr. Keine Lust, das weiterzuspielen. Ich weiß nicht, es hat mich nicht so gezogen. Ja. Luftrausers. Ja. Böser Bart. Haha, angefixt. Ja. Hier auch. Ja. Also immer noch ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und die Luft ist noch nicht raus. Ja. Und sicher für Leute auch, die erstmal sagen würden, das interessiert mich nicht. Ja. Und Threes. Ja, ich habe die 1000 geknackt und also nicht die 1000 Punkte, sondern nein, das 1000er Teil. Mhm. Und ich glaube, das Spiel hat einfach verschiedene Phasen, wo du unterschiedliche Sachen tun musst. Und das Letzte, was ich so entdeckt habe, war, wann zwei Sachen. Erstens, ich schiebe ja immer nach oben, weil oben meine hohen Karten sind. Und wann muss ich nach unten schieben? Und im Grunde hängt es mit den Plus-Teils zusammen. Also den hohen, wenn hohe kommen, wie geht man damit um? Ich glaube, das ist so dann die Schwelle vom 700er zum 1000er, zu lernen, wie man mit den Plus-Teils umgeht. Und jetzt, ich hatte diesen 1000er, da habe ich gedacht, jetzt ist vorbei, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Und dann hatte ich viermal den 1000er innerhalb von 3-4 Tagen. Und, jeweils einen aber. Ja, und dann dachte ich mir, scheiße, du kannst den 2000er schaffen. Aber das wird. Tobi, ich bin gespannt, ob du schneller mit deinem Starbound dann fertig bist. Oder nicht mit dem Threes 2000. Ich bin ja inzwischen in dem Stadium angelangt, wo ich es verfluche. Also ich habe irgendwie, Twitter hat so mir gerne mal zugerufen, wie kann man nicht Threes ein Arschloch finden. Dann habe ich, ist doch ganz entspannt, so schieb. Und jetzt, seitdem ich irgendwie eben nicht mehr den 700, habe ich einmal hinbekommen und seitdem total Pustekuchen die ganze Zeit. Und man kommt sich einfach so blöd vor. Für mich ist Threes auch nur ein Schlachtfeld der persönlichen Enttäuschung, weil ich nur sehe, wie gut alle anderen darin sind und ich selbst irgendwie Probleme habe, über 8000 Punkte zu kommen. Von tausender Stücken träume ich noch nicht einmal. Und da finde ich noch interessant, das 2048. Ja. Wo es ja jetzt auch eine feministische Version gibt, die ich durchgespielt habe. Ja, ist gut. Threes hilft dir sehr, um dieses Spiel zu spielen. Mhm. Du musst nämlich eigentlich nur links, rechts, links, rechts. Oh, jetzt habe ich den hingebracht, den ich nach oben schieben muss, nach oben. Und so kommt man durch das komplette Spiel durch. Also bloß keine anderen Richtungen verwenden. Hm. Ja. Ja, nicht links und nicht rechts gucken. In diesem Sinne sind wir am Ende der Agenda und verabschieden uns auch schon wieder. Jo. Zur 161. Bis zur 161. Folge. Wir hören uns nächste Woche. Habt eine schöne Restwoche. Macht's gut. Servus. Two red pandas trying to get in the house. Two red pandas trying to figure it out. One red panda starts hopping around and singing this song as he jumps from the ground. Hop, hop, hop, to get what you want. Hop, hop, hop, just keep hopping on. Hop, hop, hop, and you don't stop. Three red pandas are now on the scene, prowling around trying to find some cuisine. But the one red panda had the idea, and all three voices ring out clear. You gotta hop, hop, hop to get what you want. Oh, hop, hop, hop, just keep hopping on. Hop, hop, hop, you don't stop. You gotta hop, hop, hop, get what you want. You gotta hop, hop, hop, and you're hopping and you don't stop. You gotta hippity, hippity hop. If you wanna get what you want, you gotta hippity, hoppity hop. And you hippity hop, you don't stop. The red panda was classified as a raccoon, and I can see why. But now it's got its own family, so they jump for joy and they sing loudly. Hop, hop, hop, to get what you want. Oh, hop, hop, hop, just keep hopping on. Hop, hop, hop, 'cause hopping is fun. Oh, hop, hop, hop, red pandas don't stop. Hop, hop, hop, to get what you want. Oh, hop, hop, hop, just keep hopping on. Hop, hop, cause hopping is fun. Oh, hop, hop, hop, you don't stop.